Die diffamierenden Äußerungen von Männern über Frauen von der Antike bis in unsere Zeit sind Legion. Sie sind nachzulesen in der Bibel, bei den griechischen Philosophen, bei den Kirchenvätern und Scholastikern, bei den Philosophen bis zu Schopenhauer, Nietzsche und Otto Weininger. Zwiespältig berühren in diesem Zusammenhang auch die Worte des großen Psychologen C.G. Jung.